Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Christliche Fundamentalisten wollen am 16. September durch Berlin laufen. Wir sprachen mit einer Person vom What the Fuck-Bündnis, welches dagegen mobilisiert. Ja, ich bin hier mit einer Person vom What the Fuck-Bündnis. Und es ist für Leute aus Berlin eigentlich so ein Klassiker. Im September, die Fundis marschieren auf und auch dieses Jahr wird wieder dagegen mobilisiert. Vielleicht kannst du was für Leute, die das nicht kennen, was zu eurem Bündnis sagen und auch zu dem, was uns im September erwartet. Ja, also ich bin vom What the Fuck Bündnis und wir sind ein Bündnis aus antifaschistischen und queer-feministischen Gruppen, was sich vor circa 10 Jahren gebildet hat und was eben jedes Jahr die Gegenproteste zum sogenannten Marsch für das Leben organisiert. Der Marsch für das Leben ist eine Veranstaltung vom Bundesverband Lebensrecht, der zur sogenannten Lebensschutzbewegung zählt. Und auf dem Marsch für das Leben demonstrieren circa 5.000 bis 6.000 Lebensschützerinnen für eine komplette Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Und dagegen wollen wir protestieren und deshalb stellen wir uns jedes Jahr auf die Straße, machen unsere eigene Demo seit 3 Jahren und rufen teilweise, also in den letzten Jahren haben wir auch zu Blockaden aufgerufen. Kannst du vielleicht was zu den Forderungen dieser Lebensschützer oder vielleicht auch was zu diesem Begriff sagen, den sie sich selber geben? Was zu sagen, deren Hauptmessage, du hast es ja gerade schon angesprochen, aber vielleicht noch ein bisschen vertiefend, was deren Messages so sind und wie das im Verhältnis vielleicht zur Gesellschaft steht, in der wir leben und zu gegenwärtigen Verhältnissen? Ja, also die sogenannte Lebensschutzbewegung nennt sich eben perfiderweise, tut sie so oder besagt sie im Begriff, dass sie Leben schützt und damit meint sie das Leben von Ungeborenen. Das heißt, Dreh- und Angelpunkt der sogenannten Lebensschutzbewegung ist die Forderung nach einer kompletten Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, eben zum Schutz, wie sie sagen, des ungeborenen Lebens. Darüber hinaus besetzt die Lebensschutzbewegung aber auch andere Themen wie zum Beispiel Familienpolitik. Hier arbeitet sie ganz eng zusammen mit der Demo für alle, die ja in Baden-Württemberg sehr groß geworden ist und dadurch bekannt, dass sie gegen die Lehrplanänderungen in Schulen demonstriert und auch mit den Themen Behinderung und Sterbehilfe. Mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch und eben der Forderung nach einer kompletten Illegalisierung danach kommt auch die Idee, dass Gott eben die heterosexuelle Kleinfamilie geschaffen hat, die der Reproduktion des Volkes dienen soll und muss. Und wohlgemerkt soll man auch nur deshalb Sex haben. Und in dem Zusammenhang ist die Lebensschutzbewegung sehr bündnisfähig und anschlussfähig für Akteurinnen aller Couleur. Also sie arbeitet zusammen mit Bundestagsabgeordneten aus der CDU, ist aber auch sehr anschlussfähig für die AfD und neue rechte Akteurinnen, wie zum Beispiel aus der Jungen Freiheit. Teilweise gibt es auch personelle Überschneidungen zu der Redaktion von Kompakt, was ja ein sehr bekanntes rechtes Magazin ist. Würdest du dann jetzt so im Zuge davon, dass jetzt die Bundestagswahl ansteht in einer Woche oder eine Woche später, hast du dann das Gefühl, dass das vielleicht jetzt auch die Mobilisierung stärker ist dieses Jahr als in anderen Jahren oder der ganzen Sache vielleicht irgendwie symbolhaft noch mehr Gewicht zukommt? Darin bin ich mir eigentlich nicht so sicher. Also es ist dieses Jahr so, dass es eine neue Vorsitzende von dem Bundesverband Lebensrecht gibt, der eben den Marsch für das Leben organisiert. Alexandra Lindner heißt die. Und die ist eher so eine Art Straßenaktivistin. Die kommt aus so einem sehr klassischen Lebensschutzverein, Aktion Lebensrecht für alle, Alpha e.V. Und ist im Gegensatz zu Martin Lohmann, der früher Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht war, keine klassische Lobbyistin. Also hat das nicht gelernt, ist keine Politikerin und macht auch eine dementsprechend sehr viel schlechtere Öffentlichkeitsarbeit. Gleichzeitig stimmt es, dass die Bundestagswahlen vor der Tür stehen. Damit wird auch offensiv geworben für den Marsch für das Leben, was bedeuten könnte, dass es tatsächlich auch wieder mehr Fundamentalistinnen auf die Straße zieht. Auf der anderen Seite haben sich jetzt aber auch die katholische Kirche Berlin von dem Marsch für das Leben offiziell distanziert. Das heißt, sowohl die Berliner Brandenburgische Evangelische Kirche als auch die katholische Kirche distanzieren sich jetzt von dem Marsch für das Leben, was wiederum dazu führen könnte, dass weniger Leute zu dem Marsch für das Leben gehen. Deshalb muss man abwarten. Ich würde damit rechnen, dass ungefähr genauso viele Leute wie letztes Jahr kommen, und das waren so zwischen 5.000 und 6.000. Was glaubst du, wie offen dieses Bündnis für so richtig offen neonazistische Leute ist? Also für Leute, die jetzt irgendwie vor ein paar Wochen in Berlin in Spandau gelaufen sind. Meinst du, dass es möglich ist, dass die sich tatsächlich auch mit offenen Neonazis solidarisieren? Oder ist es eher diese Nazis in Anzügen-Nummer, dass nicht zu erwarten wäre, dass jetzt auch richtige Faschos sozusagen offen auftreten werden auf dem Marsch? Nein, das ist nicht so. Das kann man nicht sagen. Also auf dem Marsch selber sind da keine Hools oder offensichtliche Neonazis. Also, oder wenn, dann treten sie zumindest nicht so auf. Der Marsch selber versucht sich auch immer das Image der bürgerlichen Mitte zu geben und versucht da schon sehr stark darauf zu achten, dementsprechend nach außen aufzutreten. Was nichts daran ändert, dass es trotzdem so Verknüpfungen in die neue Rechte gibt, nicht nur inhaltlich, auch personell. Aber das ist jetzt kein Marsch und kein Ort, bei dem man sich davor fürchten muss, von Nazis verklopft zu werden. Kannst du was dazu sagen, wie das die letzten Jahre lief, was da gemacht wurde von Leuten, die keinen Bock auf diese Scheiße haben, was da Aktionsformen waren und was vielleicht auch dieses Jahr möglich sein könnte? Ja, also der Marsch für das Leben läuft eigentlich jedes Jahr ähnlich ab. Es gibt immer eine Auftaktkundgebung, bei der so ein bisschen gesungen wird, Reden geschwungen werden, und dann im Anschluss die fängt immer um 13 Uhr an. Das letzte Jahr und auch dieses Jahr wird sie vor dem Reichstag stattfinden. Danach um 14 Uhr werden die weißen Kreuze verteilt, die eben die ungeborenen Getöteten in Anführungsstrichen betrauern sollen. Und dann geht der Marsch los. Letztes Jahr war die Route des Marsches sehr verkürzt, auch aufgrund von einer Blockade und davor noch nicht bekannt. Und ist auch von den Routen der letzten Jahre, also der Jahre davor, sehr stark abgewichen. Normalerweise laufen die Fundis immer am Brandenburger Tor vorbei, dann zum Lustgarten. Letztes Jahr sind sie da ein bisschen im Norden von Mitte rumgedümpelt und dann wieder zurückgekommen zum Reichstag, wo sie ihren Abschlussgottesdienst abgehalten haben. Und das ist auch ein fester Bestandteil, den wird es auch dieses Jahr wieder geben. Das heißt, es wird eine Auftaktkundgebung geben vom Reichstag und einen Abschlussgottesdienst, wo der Abschlussgottesdienst stattfindet, wissen wir nicht so genau. Wo die Route lang geht, wissen wir auch noch nicht so genau. Was wir die letzten Jahre gemacht haben, ist, seit ungefähr 3 Jahren organisieren wir eben unsere eigene Demo. Das machen wir dieses Jahr auch wieder. Die wird um 10.30 Uhr am Wittenbergplatz starten. Dann kommen wir gegen 12 Uhr am Brandenburger Tor an, wo wir das Bürgerliche Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung treffen. Und dann wollen wir zusammen mit euch eben die Auftaktkundgebung der Fundis kreativ stören, wofür wir auch schon hunderte von Aktionspaketen gemacht haben und so ein paar Ideen gesammelt haben, wie wir das gemeinsam machen können. Wir werden dieses Jahr aber nicht vom Bündnis aus für Blockaden aufrufen. Wir wissen, dass es Blockaden geben wird, aber die organisieren wir nicht. Du hast ja erwähnt, dass ihr eure eigene Demo macht und dann auch eigene Inhalte positioniert. Vielleicht kannst du was dazu sagen für Leute, die keine Ahnung haben, was eigentlich die Situation in Deutschland ist zum Thema Abtreibung und sexuelle Selbstbestimmung. Mhm. Ja, also der Schwangerschaftsabbruch ist nach wie vor kriminalisiert im Strafgesetzbuch. Also Paragraph 218 gibt es nach wie vor. Das heißt, Schwangerschaftsabbruch ist strafbar und nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Und diese Voraussetzungen werden dann in Paragraph 218 genannt. Also zum Beispiel, wenn man eine bestimmte Frist eben von 12 Wochen sowie eine Zwangsberatung einhält oder bei bestimmten Indikationen, zum Beispiel medizinischen oder psychischen Indikationen. Unsere Forderung vom Bündnis ist nach wie vor, dass der Paragraph 218 einfach komplett weg muss. Der muss abgeschafft werden, weil er immer noch eine Barriere im Zugang für Schwangere zu einem Schwangerschaftsabbruch darstellt und damit alle möglichen Rattenschwänze kommen, wie zum Beispiel eben die sogenannte Zwangsberatung, die Möglichkeit für Lebensschutzvereine, Beratungsstellen wie Pro Familia zu verklagen und so weiter und so fort. Und deshalb sagen wir, Paragraph 218 muss weg. Es gibt ja noch andere Inhalte, ihr positioniert euch ja auch als queer-feministisch. Willst du vielleicht dazu was sagen, wie ihr euch zu anderen Feminismen positioniert und ob das auch ein Thema auf eurer Demo ist? Ja, also grundsätzlich sind wir eine queerfeministische, ein queerfeministisches und antifaschistisches Bündnis. Das bedeutet, erstmal sind wir solidarisch mit allen Menschen, die eben nicht in diese heteronormative, zweigeschlechtliche Familienidylle von eben der Lebensschutzbewegung reinpassen, sondern die entweder eine andere sexuelle Orientierung oder auch eine andere Geschlechtsidentität haben. Grundsätzlich sind wir auch ein linksradikales Bündnis, das heißt, unser Feminismus ist immer auch ein linksradikaler Feminismus, der sich auch von Feminismen, bürgerlicheren Feminismen, wie man sie zum Beispiel im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung findet, natürlich abgrenzt. Trotzdem sind wir also freuen wir uns über alle, die an dem Tag gegen den Marsch für das Leben protestieren und da was auf die Beine stellen, und werden ja auch eben unsere Demo am Ende mit der Demo vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung zusammenlegen. Ja. Gibt es sonst noch was du gerne hinzufügen möchtest, was ich nicht gefragt habe? Ja, also unsere Demo, die wird um 10.30 Uhr am Wittenbergplatz, U-Bahnhof Wittenbergplatz, starten. Und es wird zwei erste Blöcke geben. Der erste Block ist ein Block für Frauen, Lesben, Trans- und Interpersonen. Und der zweite Block wird ein Sexarbeiterinnen-Block sein, weil wir uns dieses Jahr auch thematisch und inhaltlich eben mit dem Thema Sexarbeit auseinandergesetzt haben. Und dazu wird es dann auch in der Nähe der Kurfürststraße eine Zwischenkundgebung geben auf unserer Demo, die sich eben mit dem Thema Abtreibung und Sexarbeit auseinandersetzt. Unsere Demo wird außerdem am Parteibüro der AfD vorbeilaufen, eben auch, weil es ja thematisch ganz gut passt, weil eine Woche später die Bundestagswahlen sind. Und dann werden wir eben versuchen, um 12 am Brandenburger Tor anzukommen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass wie bei allen linken Demonstrationen in den letzten Jahren oder generell die Polizei sehr repressiv vorgeht. Das heißt, auf der Demo dürfte das noch kein Problem sein, auch nicht auf dem Weg zur Demo. Aber wenn wir dann später zusammen die Auftaktkundgebung stören, solltet ihr euch auf jeden Fall Bezugsgruppen suchen, euch organisieren, euch Gedanken machen, wie ihr euch gegenseitig oder ob ihr euch gegenseitig von der GESA im Fall aller Fälle abholen könnt und eben ein bisschen auf dem Schirm haben, mit wem ihr es da zu tun habt, irgendwie, wie die Polizei auf euch reagieren könnte. Einfach, dass ihr aufeinander aufpasst und die Nummer vom EA notiert. Mir fällt noch was ein, du hast noch vorhin was von Aktionspaketen erzählt. Willst du noch was dazu sagen? Ja, wir haben so kleine Pakete gepackt, die man dann auf der Demo abholen kann. Es wird auch Aktionskarten auf jeden Fall geben, auf der wir unterschiedliche Routen vor Demos an dem Tag eingezeichnet haben. Hoffentlich dann auch die Route von eben den Funnis. Und die Aktionspakete, die haben so allermöglich so Gimmicks für kreativen Protest. Also da drin findet ihr dann sowas wie Glitzer, Kondome, Sticker, Tröten, Pfeifen, alles, was man so braucht, um den Funnis auf die Nerven zu gehen. Klingt sehr gut. Okay, dann vielen Dank. Danke.